da hab ich dich gesehen. Ich wusste gar nicht, wer du warst, wollte allein nicht stehen. Und als du mich dann befragt, da ist es geschehen. Ich hab mich dann alsbald bekehrt und wollte mit dir gehen. Ja, die Liebe in dem Herrn, die uns trägt, die hat uns gern. Sie ist so groß und mächtig und ist uns einmal nicht gut und verlässt uns mal der Mut, dann ist Tal, es musste ich durchwandern, der Weg, der war geeint und schmal, doch wollte ich zu den anderen, ich wollte zu denen Lichte gehen und musste durch den Schatten, der Herr, der half mir immer zu und ließ mich nie ermatten. Ja, die Liebe in dem Herrn, die uns riecht, die hat uns gern, sie ist so groß und mächtig und ist uns einmal nicht gut und verlässt uns mal der Mut. Dauert nicht mehr lang, da kommt unser König, Herr Jesus, Priester und Prophet, hier bin ich nicht zu wenig. Papa, nimm mich mit zu dir, lass mich nicht länger hoffen, dein Wort ist für die Ewigkeit, dein Reich ist für mich offen. Ja, die Liebe in dem Herrn, die uns trägt, die hat uns gern, sie ist so groß und mächtig und ist uns einmal nicht gut und verlässt uns mal.